1. Das wird des Herrn Ergingen mich 2. Menschensohn, wenn die dich den Bürgern Israels zu und prophezeigen sei. 3. Sprich, Berger Israels, hort das wird des Herrn, Jahweh. So sprich der Herr, Jahweh, zu den Bürgern, Hügeln, Talen und Schluchten, ich wird das Schwert über euch bringen und your Opferstatten vernichten. 4. Your Altair werden verwüstet und your Götzenbilders erschlagen, your Getoteten wird ich vor euren Götzen hinwerfen. 5. Die Leichen der Israeliten wird ich vor ihr Götzen legen und your Gebeinrings im your Altair verstruen. 6. In allen euren Wohnorten werden die Städte verlassen und die Hohen verwüstet sein, damit your Altair zerstört und your Götzenbilders erschlagen werden, your Sonnensohlen werden umgehauen und your Werk vernichtet. 7. Viel werden unter euch fallen, damit erkennt, dass ich der Herr bin. 8. Doch wenn einig von euch dem Schwert entkommen und unter die Wolke zerstreut werden, wenn in andere Länder verschleppt werdet, 9. Dann werden sich ihr Überlebenden unter den Wolken, wohin sie in Gefangenschaft geführt werden, an mich erinnern. Ich habe untrues, das sich von mir abgewandt hat, und ihr Organ, die ihren Götzen nachhingen, gebroken. Sie werden sich selbst verabschuen wegen all des Bösen und der Graul, die sie begangen haben. 10. Und sie werden erkennen, dass ich, der Herr, nicht amtsens gedroht habe, ihnen dieses Unglück zuzufügen. 11. So sprich der Herr, Jahweh, schlage in den Hand, stampfe mit den Fassen und klage über all die Graul des Hauses Israel, den sie werden dirt schwert, Hunger und Pest fallen. 12. Die Fernen werden dirt die Pest sterben, die Nahen dirt das Schwert fallen, und die Überlebenden dirt den Hunger umkommen, so wird ich meinen Zorn an ihnen vollständig entladen. 13. Dann werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ihr Getoteten inmitten ihrer Götzenbilder liegen, rings am ihr Altair, auf jedem hohen Hügel, auf allen Berggipfeln, unter jedem grünen Baum und jeder Ditch belobten Terebinth, wo sie ihren Götzen wohlriechend Opfer darbrachten. 14. Ich werd mein Hand gegen sie ausstrecken und das Land von der Wüst bis Ribble in all ihren Wohnorten zur Einode machen. Damit sie erkennen, dass ich der Herr bin.